Gartentrauma. Bisher glaubte ich stets an das Gute im Menschen und bin mir gewiss, dass es Schicksal, Zufall oder einfach nur der natürliche Verlauf meines Lebensweges ist, von bedrohlichen Situationen, die all meine Kräfte übersteigen, begleitet zu werden. Ich glaube, dass das Gefühl der Ohnmacht, einer Gegebenheit schutzlos ausgeliefert zu sein, dass Vorkommnisse, die mein Selbst- und Weltbild erschüttern, nur in guter Absicht geschehen, um Schaden von mir abzuwenden. Diese Ereignisse hinterließen in mir einen sehr tiefen Eindruck, der im wahrsten Sinne des Wortes prägend ist. Meine wiederkehrenden Traumata führten mich durch die stete Vergegenwärtigung des Vergangenen zur präventiven Gefahrenabwehr. Als eines der vielen von mir durchlittenen Traumata, sei es mein Schokoladen-, Wurst- oder Hähnchentrauma, um nur einige zu nennen, dient nachfolgend geschildertes Gartentrauma nur als Beispiel. Es war für mich zunächst nur ein schwerwiegender Verdacht. Der Verdacht einer Tat, dessen Tragweite sich mir im ersten Augenblick nicht erschloss, je nachdem, wie ich die Tat in der Grausamkeit der Wirkung auf mich als Beschmutzung, Verunreinigung oder sogar als Verseuchung bewertete. Ich bezeichne die Tat als grausam und begründe es damit, dass mir damit das Letzte genommen wurde, was für mich Lebensfreude bedeutet. Die Erotik des Alters. Also die Freude am guten Essen und hier im Speziellen mit bisher biologisch einwandfrei produzierten Erzeugnissen aus dem eigenen Garten. Es gilt als sicher, dass es sich um einen Täter gehandelt haben muss, da einerseits eine Täterin im Umfeld der Verdächtigen nicht zur Verfügung stand und andererseits das meinem Garten angetane Leid von einer Täterin nicht so leicht und unauffällig verrichtet werden könnte, wie ein männlicher Täter dazu in der Lage wäre. Ich verstehe die möglichen Beweggründe, die natürliche Scham des Täters. Die natürliche Scham grenzt die Privatheit von der Intimität ab. Die überzogene Scham hingegen verdeckt Schwächen und schützt ein vermeintlich integrales Selbstbild, welches stets mit der Angst verbunden ist, sich lächerlich zu machen. Tiefenpsychologisch betrachtet liegt bei der überzogenen Scham ein schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl vor, dessen Ursache in der frühen Jugend zu finden ist, weil man nicht auf das stolz sein durfte, was man zu diesem Zeitpunkt in der Lage war zu produzieren. Vielleicht ist diese verwerfliche Tat auch nur der Ausdruck eines kleinen Stücks wiedergewonnener Freiheit eines domestizierten Mannes, die Ausübung eines zu früheren Zeiten als normal geltenden Brauchs, das Praktizieren eines erst kürzlich hochrichterlich befürworteten männlichen Gehabe. Es ist müßig, seine Kraft in die Analyse der Beweggründe des Täters zu investieren, denn die Tat ist geschehen und hat einen gravierenden Eindruck oder präziser formuliert, Einfluss auf meinen Gartengrund genommen, der nur nach meinem Empfinden mit großräumig und tiefgründig eingebrachten Spundwänden eingedämmt und entsprechendem Bodenaustausch wieder gut zu machen wäre, vorausgesetzt, der Täter wird überführt und zur Wiedergutmachung verpflichtet. Bleiben wird der Ekel, der mit jeder Erinnerung erneut aufflammt und Bilder im Kopf erzeugt, von abgebrochenen Fingernägeln im Hartkäse, der toten Küchenschabe in der Suppenschüssel oder der Zahnbürste, die vor der Benutzung quer durch die Toilettenschüssel gezogen wurde. Eine Überführung des Täters wäre mir nur durch die Mithilfe der Mitwisser möglich gewesen. Dies schien mir jedoch angesichts einer anderen Untat aus dem Täterkreis, das Phänomen der gegenseitigen Deckung, als ein schier auswegloses Unterfangen. Es galt somit, eine Wiederholungstat zu verhindern, den Täter zu strafen und ihn nachhaltig zu lehren, es zukünftig zu unterlassen oder, präziser formuliert, nicht unter sich zu lassen. Feuer bekämpft man bekanntlich mit Feuer und daraus leitet sich die heilsame therapeutische Maßnahme ab, die ich meiner Zielperson mit folgenden Aktionen angedeihen ließ. Ich streute das Gerücht, ein Nachbar habe die verwerfliche Tat beobachtet und fotografiert. Die Strategie erzielte die erhoffte Wirkung im Kreis der Verdächtigen. Schadenfrohes Gelächter aller war die Folge, aller, bis auf einen, der betreten schwieg. Meine größte Genugtuung war jedoch die Schmach des Täters, nachdem ich behauptete, Frontalfotos kursierten bereits in einschlägigen Internetforen. Suchbegriff: der Struller von Rheinhessen.